Hallo und herzlich willkommen zur Kapitelbesprechung zum One Piece Kapitel 856 im Rahmen unseres kleinen Projektes Potpotnomie. Ja, ich finde den Titel immer noch geil. Ich bin der Max, hi, und mit mir dabei ist der Kevin. Moshi. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich Wie schon probiere angekündigt. jede Folge eine andere Begrüßung. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Ja, wie angesprochen, besprechen wir das Kapitel 856 mit dem Titel Lügner. Oh, ich hoffe, wir werden hier nicht lügen. Ich versuche mal ganz kurz den Inhalt zusammenzufassen. Wirklich ganz, ganz kurz. In der Spiegelwelt erfahren wir, dass Peckoms in Sicherheit ist und außerdem erwähnt Jimbe so mehr oder weniger beiläufig, dass er Opfer einer Verschwörung wurde. Dann kommt quasi schon der Cut und wir sehen diese vermeintliche Verschwörung. Es wird nämlich Bobbin erschossen von unbekannten Tätern. Dann sehen wir, dass im Gästeraum bzw. in der Bar die Windsmokes ein Trinkgelage feiern. Und so wie es scheint, scheinen sie von den Plänen von Big Mom nichts zu ahnen. Wir sehen noch ein paar, ich glaube drei oder vier Shots wie unser Bücherfreund Mont Dior überprüft, ob die Sicherheitsvorkehrungen alle so in Ordnung sind. Dann sehen wir noch mal ganz kurz, dass Big Mom Brooke wieder im Arm hat, also den vermeintlichen Brooke, die Puppe. Und den Rest des Kapitels verbringen wir in den Außenbereichen von Sweet City, nämlich Sanji und Ruffy sehen sich wieder. Ruffy isst Sanjis Essen. Es kommt zu einem kurzen Streit und einem Schlagabtausch. Ja, und letzten Endes zum Bekenntnis von Sanji zur Strohhutbande, was darin dazu führt, dass ja Ruffy den Plan fasst, die Hochzeit zu crashen. Das war mal so die Kompaktübersicht. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Nö, hast du nicht. Gut, bevor wir jetzt auf den Inhalt eingehen, die Coverpage. Was hältst du denn davon? Franky baut einer Krabbe einen Roboter. Weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Also das sind ja jetzt alles Fanwünsche. Letzte Woche konnte ich verstehen, wegen dem, nee, vorletzte Woche war das mit dem Chopper. Wegen halt dem Chopper-Wortspiel. Mach doch mal Chopper und Zorro auf einem Chopper. Okay, ich weiß, die vom letzten Mal weiß ich gar nicht mehr, was das war. Und jetzt das. Ja, gut, ist ja, sieht cool aus, aber wie kommt man auf die Idee? Ja, ach, was hätte ich denn gern mal? Oh, eine Krabbe und Frankie, ein Affen und ja, oh, was noch? Ein Roboter. So, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, aber es ist irgendwie ganz cool, wie glücklich die Krabbe da am Steuerknüppel aussieht. Ich fand's auch ganz witzig. Was mich nur ein bisschen irritiert hat, war, dass da halt Homies dabei sind. Also Ja. offensichtlich von. Also klar, ist eine Draw-Request, da brauchen wir jetzt nichts, was Foreshadowing ist, reininterpretieren. Ich fand's so irgendwie so ein bisschen zu viel durcheinander gewürfelt. Ich weiß auch nicht. So gut wie der Chopper von Zorro vor 2 Wochen gefällt's mir nicht. Aber nochmal ganz cool, Franky zu sehen. Und das BC09 steht übrigens Battle Crab Modell Nummer 9. Cool. Und warum hat der Affe einen Mafia-Hut und eine Rose? Ja, das ist eine Frage. Vielleicht ist das ein Zeichen für das Kapitel, wo es ja eventuell zu einer mafiösen Verschwörung gekommen ist. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Vielleicht jetzt erstmal, wollen wir so ein bisschen chronologisch durchgehen? Ja, würde ich sagen. Ja, dann erfahren wir, dass Peckoms in Sicherheit ist. Nicht die allergrößte Überraschung, oder? Ja, aber um ehrlich zu sein, interessiert mich Peckums halt auch null. So. Weiß Ja, nicht. mich auch nicht. So, ich finde ihn ganz cool. Ich finde aber gerade, dass wir gesehen haben, dass seine besten Freunde, also der beste Freund von Pedro einfach so kaltblütig von Big Mom hingerichtet wird und er ihr trotzdem ewige Treue geschworen hat. Ich weiß nicht. Ich finde, Peckoms ist jetzt auch nicht einer meiner Lieblingscharaktere. Also mit der Schildkrötenfrucht natürlich ganz witzig. Ja, aber bringt dir das halt noch mehr Vorteile, als dass du so einen Schutzpanzer kriegst? Nee, oder? Nö, ich glaube nicht. Fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber Also, Das ist halt einfach so ein bisschen cartoonmäßig, finde ich. So ein Löwe, der von der Schildkrötenfrucht gegessen hat. Ja, vielleicht hat er, ist er auch in der Lage, irgendwie. Also klar, Schildkröten haben ja keine Kiemen, können nicht unter Wasser atmen, aber vielleicht ist er halt irgendwie, kann er länger die Luft anhalten unter Wasser. Aber als Teufelsfruchtnutzer muss er Ja. doch generell die Kraft verlieren unter Wasser. Genau, das ist halt so eine Frage, die ich mir jetzt gestellt habe bei der Erklärung von Jimbe. Wir haben ja Peckoms das letzte Mal gesehen, wie Capone ihn über die Klippe geschossen hat, quasi. Ist halt die Frage, ich fände es irgendwie doof, wenn die schon da unten gewartet hätten und ihn da rausgefischt hätten, sondern ich fände es so ganz geil, wenn er so Jack-mäßig da am Meeresgrund rumgelegen hätte. Als Schild, oder nicht als Schildkröte, aber trotzdem noch mit der Atemkapazität. Und dann die Fischmenschen ihn da gefunden hätten, weil sonst wäre das irgendwie übertrieben vom Timing her, finde ich. Hat man aber auch noch nicht erklärt bekommen, oder? Warum Jack in der Lage war, da unter Wasser zu überleben, oder? Endgültig nicht. Es gibt aber im Grunde ja nur eine Möglichkeit, nämlich dass er Fischmensch bzw. ein Hybrid ist. Und das ist ja auch, was seine Zähne quasi stützen. Also er hat ja auch diese Haifischzähne wie Dellinger oder wie Arlong. Oder Hody Jones. Also so spitze Zähne. Aber bestätigt ist das noch nicht, nee. Na gut. Vielleicht haben Mammuts auch die Fähigkeit, unter Wasser zu atmen. Man weiß es Klar. nicht. Der fährt einfach seinen Rüssel aus. Und vielleicht haben wir jetzt schon auf der nächsten Seite dann den Affen mit dem Hut. Wir sehen nämlich, dass Bowen erschossen wurde. Oder zumindest angeschossen. Wahrscheinlich. Ja, Oder? okay, ja, stimmt. Das ist One Piece, klar. Er wurde nur angeschossen. Dass da jetzt jemand durch einen Pistolenschuss direkt stirbt. Ich würde mal Ich sagen. meine, Law hat auch irgendwie gefühlt 15 Schüsse überstanden. Stimmt. Ich würde mal sagen, RIP-Theorien, dass Bobbin einer der Sweet Commander ist. Das war ja letzte Woche mit dem 105 Millionen und 500.000 Kopfgeld schon so ein bisschen. Ja. Ja, im Grunde wissen wir jetzt, dass jemand möchte, dass sich Sanji und Ruffy in Ruhe treffen wollen. Oder er die Bobbin zufällig getroffen hat. Oder sie. Und sich gedacht haben, nutzen wir die Chance, einen von Big Moms Offizieren einfach ohne Widerstand auszuschalten. Ja, und die allerwichtigste Frage ist natürlich, wer ist das? Und du hast ja jetzt schon durch die Andeutung, vertrittst du ja die Meinung, dass es wahrscheinlich Capone und seine Leute Ja, die sind. Silhouetten oder diese schemenhaften Darstellungen da, das kann natürlich alles sein. Ich habe da echt lange drauf geguckt. Ich finde aber ganz ehrlich, wenn man so die Schulterform der mittleren Person guckt, das sieht schon so ein bisschen aus wie der Mantel, den Capone immer über seine Schultern gelegt hat. Das ist so eine Ecke. Ich wüsste auch nicht, wer da sonst irgendwie jetzt Nee, ich auch nicht. in Frage käme. Die Windsmokes hocken alle im Schloss. Jemand aus Big Moms Bande wird es auf jeden Fall nicht sein. Das würde ich so nicht Also von der ausschließen. eigenen Bande jetzt hier, von ihren Leuten, die da stationiert sind, kann ich mir Aber einfach nicht kann vorstellen. ja sein, dass Capone mit noch anderen Leuten unter einer Decke steckt. Ja, aber ich weiß nicht, haben wir schon mal erlebt, dass in One Piece Teile der Crew halt gemeutert haben, bis auf Blackbeard, und das nicht mal aktiv? Also das haben wir ja nicht aktiv gesehen. Ich überlege gerade. Nee, ich glaube nicht. So nicht so ganz. Ja, bei Arlong vielleicht Hachi. Ja, Also ein bisschen. Aber auch erst nachdem er besiegt wurde, von daher. eben. Die saßen dann doch schon im Impel Down, oder? Das ist eine gute Frage. Ich Oder glaube. was ist mit denen danach passiert? Nee, Hachi ist ja quasi einfach weggekommen. Der hat ja dann Ja, gut. dieses Seerestaurant aufgemacht. Was mit Arlong passiert ist, wissen wir nicht. Ob der im Impel Down war, ist Das anzunehmen. war geil, wenn da der Ausbruch ist, alle kommen frei und Arlong sitzt als einziger noch in der Zelle. Ja. Wundert sich, was ist denn nun los? Ich denke, den hat Oda extra nicht eingebaut, weil er halt diese Fischmenschen noch gesondert vorstellen wollte. Naja, egal, um Ahnung geht's nicht. Nee. Ja, wer war das? Also ich setze meine Karte da echt auf Capone, weil alles Ja, andere ich macht auch. aktuell keinen Sinn. Es wurde auch im Reddit, glaube ich, geschrieben, dass das aussieht wie Blackbeard. W Was? warum? Also Ich kann das schon verstehen, weil Blackbeard hat ja seinen Mantel auch so über die Schultern gelegt. Von daher, von der Körperform her wird es passen, Ja, aber aber ich. das wäre zu random, dass jetzt einfach mal Blackbeard da Ja, auftaucht. würde ich auch sagen. Ich traue Oda viel zu, aber sich mit den Revolutionären anlegen und dann schon in Position sein, Bobbin zu erschießen in Speed City. Etwas groß der Sprung. Ist halt Ja. die Frage, was, wir sehen ja in dem, im nächsten Handlungsort quasi, dass die Windsmokes erstmal schön Trinkgelage starten Wobei sie ja und noch sagen, hey, lass mal noch nicht so abgehen, morgen aber. ja, ist die Frage, sagen Sie das, weil Sie dann morgen die Macht haben oder sagen Sie, weil Sie allgemein, glaubst du, die Windsmokes haben eine Ahnung, was passieren wird oder einen eigenen Plan? Ich glaube, dass sie einen eigenen Plan haben. Wurde nicht mal sogar angedeutet, jetzt da, wenn wir Big Mom haben, können wir oder können wir sie auch irgendwie hintergehen und dann unsere eigene Macht weiter verbreiten? Wurde da nicht auch mal irgendwas angedeutet oder denke ich mir das jetzt gerade aus? Nee, es gab von Judge mal irgendwie so eine, oder Judgey, ich weiß gar nicht, wie er jetzt genau heißt. Ich glaube Judgy wäre Judge. lustig. Es gab da mal so ein paar Aussagen, die schon ein bisschen verdächtig waren, aber in dem Kapitel jetzt war es eigentlich alles sehr, sehr naiv und sehr, sehr gutgläubig. Also, sie feiern halt und freuen sich, dass sie bald den North Blue wieder erobern können. Die scheinen außerdem alle sehr trinkfest zu sein. Vielleicht eine Folge der etwas genmanipulierten Körper, das kann natürlich sein. Generell muss ich aber sagen, das hat mich am wenigsten von allen Handlungen interessiert in dem Kapitel. Ja. Ich weiß nicht, der Informationsgewinn war so ziemlich null. Was ich ganz schön fand und so den ersten emotionalen Moment war quasi wie dann zum Szenenwechsel, also bevor man quasi das Schloss wieder verlässt und nach außen geht, wie man sieht, dass Judgey, Big Mom ganz ruhig schlafen und Raiju da am Fenster sitzt und nachdenklich ja nach draußen schaut. Das war irgendwie sehr, sehr, sehr schön, auch mal wir haben ja letzte Folge erfahren oder letztes Kapitel erfahren, dass sie noch in der Lage ist, gewisse Emotionen zu spüren. Ja. Und was bevor wir jetzt zum wichtigsten Teil übergehen, also wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass Brooks Körper nicht verbrannt ist. Weil letzte Woche war ja sie haben ja quasi die Puppe von Brook einfach nur in den, ja, im Feuer gelassen vom Big Mom. Da haben ja viele spekuliert, dass sie ja morgens aufwacht und sagt, oh, Mist, ich habe alles verbrannt oder so. Jetzt besteht natürlich weiterhin die Gefahr, dass die Puppe einfach auffliegt. Ja. Wird sowieso dann interessant zu sehen, weil wurde ja gesagt, wenn Big Mom wütend wird, dann kann sie ja sehr wenig stoppen. Und wenn die jetzt durchdreht und am Tag der Hochzeit, ob sie das dann irgendwie, ob sie sich da zügeln kann oder dann halt praktisch von selbst die Hochzeit sprengt. Ja, sprengen ist ein gutes Stichwort, denke ich. Ja. Weil, ich meine, es kann so viel passieren. Ich habe mal irgendwo so aufgelistet, was schon alles in Richtung Strohhüte tendiert, also was alles positiv für sie zu laufen scheint. Ja, und wenn Big Mom dann noch eine Bombe 1 Meter vor ihrem Gesicht aufmacht und dadurch noch Schaden nimmt, das könnte schon sehr schnell sehr, sehr chaotisch da auf der Insel werden. Ich glaube auch, dass sie einfach, können wir am Ende drüber sprechen, was wir glauben, wie der weitere Verlauf ist. Dann kommen wir erstmal zum emotionalen Höhepunkt der letzten Wochen, vermutlich. Also Sanji hat allgemein sehr viel gelitten, aber gerade am Anfang Ruffy so komplett in sich zusammengefallen, zerschrumpelt. Der sieht einfach ultra fertig aus. Ja. Ich würde nicht mal sagen verhungert, sondern einfach nur alt. Ja, er sieht aus wie, ich hatte so ein bisschen bei einem Bild so Yoda, so im Kopf, irgendwie so geschrumpelt, so Augen, die so ein bisschen rauskommen, den Zahn verloren. Ja, und die beiden treffen sich und Sanji erklärt, warum, also nachdem Ruffy das Bento verschlungen hat und sagt, wie gut es schmeckt, was übrigens zum Titel des Kapitels führt, als ihn Sanji als Lügner bezeichnet. Erklärt Sanji ihm, was oder drei Gründe, warum er nicht gehen kann. Nämlich, dass er erstens seinem Captain untreu geblieben ist, zweitens, oder untreu war, zweitens, dass Restaurant, also die Baratie in Gefahr ist und drittens, dass seine Familie nicht einfach so in ihren Tod laufen lassen möchte. Wobei ich glaube, dass er damit eigentlich nur Raiju... Hoffe ich ehrlich gesagt auch. Ich meine, jetzt auf einmal die tiefe Bindung zu seinem Vater und seinen Brüdern, die ihn nur scheiße behandelt haben, die er auch in den Folgen davor auch beleidigt und wo er offen sagt, ich hasse euch, dass er jetzt auf einmal sagt, nee, ich kann nicht, weil ja, die mag ich ja. Ja, also ich denke auch. Also in dem Moment ist, glaube ich, Sanji der Lügner, weil er Ruffy halt hervorgaukelt. Oder zumindest ihm so sagt, ich habe Gefühle für die, wobei wir wissen, dass das wahrscheinlich nicht so ist, aber das weiß Ruffy ja nicht. Vielleicht hat er auch einfach so Raiju auf seine ganze Familie dann halt bezogen. Okay. Was noch ganz nett zu beachten ist, ist die Parallele zwischen wie Ruffy das Bento ist, was schon ein wenig gelitten hat, und dazu wie seine Mutter, Sola oder Sora, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das übersetzt wurde, genauso das Bento gegessen hat. Und ja, halt die Parallele einfach, dass Sanji sagt, dass die beiden gesagt haben, wie lecker das Essen ist, was Sanji gemacht hat. Ich bin mir sicher, das Bento ist auch sehr lecker, nur ich meine, nass geregnet und von Hunden angegriffen. Komplett durchgeschüttelt. Ja, deshalb frage ich mich, also ist schon ein bisschen unfähig, dass Sanji einfach von so einem Hund sich das Bento entreißen lässt. Ja, stimmt. Dann 2 Jahre lang auf der Tunteninsel und sein Leben hat auf, was weiß ich nicht, schon auf Dressrosa auch mal gegen Doflamingo gekämpft und dann kommt jetzt einfach so ein Straßenhund an und gegen den, von dem kann er nicht weglaufen. Ich meine, er kann doch praktisch fliegen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Das war so ein bisschen doof. So, ups, ich habe das gerade dahingestellt und 10 Minuten weggeguckt. Also ist ja nicht so, als ob er Observationshaki hätte. Das hätte ja irgendwie den Hund da. Stimmt, er müsste da auch durch das Haki irgendwie vielleicht die Hunde einfach verscheuchen können. Obwohl, vielleicht sind die Hunde auf Big Moms nicht total krass. Nee, die Hunde verscheuchen kann er ja nicht. Das wäre Königshaki da. Stimmt, das kann ja nur. Er müsste aber ihre Präsenz spüren. Ja, okay. Ja, und es kommt zum emotionalen Breakdown, aka ich will leben 2.0. Also Sanji hat irgendwie ihren Robin-Moment, nachdem Ruffy ihm ordentlich einen ins Gesicht scheppert. Und Sanji scheint aufzuwachen. Na, das war so der typische Fall von Bitch-Slap. Wach mal auf. Siehst du denn nicht, was du hier tust? Ich fand es übrigens sehr schön, dass wir in den Hügel, wo Sanji reingeflogen ist, sehen wir noch die Überreste von King Baum. Ja, hab ich auch schon gefragt. Ist das der Baum, der da noch Ja, liegt? Ich glaube schon. Ja, und die Aussage von Sanji, dass er wieder mit auf die Sunny will. Ja, und dann Ruffy natürlich sagt, ey, klar, du hast Probleme, ich bin da, um dir zu helfen. Lass uns das lösen. Deine Meinung dazu, wie es gelöst wurde? Also es war schon irgendwie so der typische Ruffy-Moment, muss ich sagen. Also in dem Moment, wo dann irgendwie es einer Crew Schwäche zeigt, naja, nicht Schwäche zeigt, aber irgendwie halt so sich so verstellt, das merkt Ruffy halt sofort, greift er dann durch und nachdem die dann zur Besinnung kommen, sagt, hilft er dann, natürlich helfe ich dir. Also ich fand, das war so typisch Ruffy und dafür mag ich ihn auch irgendwie, muss ich sagen. Ja, ich fand auch, also wie Ruffy in der Situation gehandelt hat, absolut cool und richtig und hat Spaß gemacht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mir Sanji in den letzten Wochen ein bisschen zu oft zu weinerlich und zu emotional war. Ich weiß nicht, ich habe darauf spekuliert letzte Woche, dass Bobbin da ankommt und Sanji quasi ihn erstmal besiegen muss. Ich finde, das hätte irgendwie mehr sowas von einer eigenen Entscheidung treffen gehabt. Ich weiß auch nicht. Ich fand, das war ein bisschen zu emotional alles und zu lang, weil er muss ja wissen, er hat das, wie gesagt, das ist quasi ein Robin 2.0 Moment. Er weiß, dass Ruffy niemals gehen wird ohne Sanji. Weil wenn Ruffy einen Plan hat, dann setzt er den auch durch. Und hat nun mal den Plan, mit Sanji wieder in See zu stechen. Daher fand ich das ein bisschen. Also die Punkte, die er aufführt, sind gut, aber ich weiß nicht, ich hätte nicht diesen emotionalen Höhepunkt gebraucht, sondern das Kapitel wäre quasi genau geendet, wenn er einfach Ruffy da gesehen hätte und gesagt, Ruffy, ich brauche deine Hilfe, wir müssen Raiju retten, wir müssen sicherstellen, dass die Baratie unversehrt ist und wir müssen etwas tun, weil im Endeffekt wäre das Gleiche rausgekommen. Was glaubst du denn, wie sie die Baratie dann schützen wollen? Also angenommen, die wollen jetzt die Hochzeit crashen und dann geht dann, und dann, ja, okay, sie crashen das. Nehmen wir jetzt einfach mal an, die machen da mega Rambazamba, sodass dann alle feindlichen Parteien, sag ich mal, irgendwie ausgeschaltet sind. Dann hauen sie ab. Und was hindert denn Big Mom dann daran, ja, trotzdem jetzt gegen das Baratie vorzugehen und wie wollen sie das denn beschützen? Das ist schwierig. Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir Jeff noch an die Teleschnecke bekommen werden. Und dass er irgend sowas in Richtung Sanji sagen wird, du brauchst dich nicht um uns kümmern, wir kommen schon alleine klar. Also, sowas glaube ich. Zumal ist die Baratie nicht selbst auch ein Schiff? Können die nicht einfach wegsegeln? Ja, im Prinzip schon, klar. Ja, dann Nur, die segelt Frage einfach ist halt, meinetwegen in den South Blue oder so. ja, die Sache ist halt, erstens ins South Blue kommen ist ein bisschen schwierig, weil du musst ja Rivers Mountain. Ach ja, okay. Egal. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die aktuelle Situation ist. Es wird ja öfter gesagt, dass sie Geisel gehalten werden oder dass sie Sanji damit erpressen. Das kann natürlich viel bedeuten. Das kann einfach heißen, dass sie wissen, dass die Baratie existiert und wenn was schief läuft, segeln die halt dahin. Kann auch sein, dass die bereits auf der Baratie angekommen sind und sie wirklich auch körperlich als Geiseln genommen haben. Wäre Das es wissen dann wir nicht nicht. irgendwie besser für die mitzunehmen, um sie dahin zu bringen? Vielleicht ist das ja auch so der Plot-Twist, dass sie bereits unten in einem der Schneckenhäuser von der Germa halt gefangen sind. Oder wir wissen ja auch allgemein nicht ganz sicher, wer so das Druckmittel überhaupt erfunden hat, ob es jetzt Big Mom war oder Judge das so entschieden hat. Also zumal eben auch, wie ich es ja eben meinte mit der Mobilität, wer sagt denn, dass die Baratie immer noch im North Blue rumhängt? Ich meine, da Eastblue. sind ja jetzt auch, East Blue meine ich ja. Also die könnten doch auch jetzt in den 2 Jahren oder mehr als 2 Jahren, die da inzwischen vergangen sind, schon längst woanders hingefahren sein. Oder was weiß ich habe Natürlich, klar. genug vom Schiffsrestaurant. Ich mache jetzt ein normales Restaurant, auch wenn Jeff das eigentlich ja nicht mit der Idee da gemacht hat. Aber also ich denke auch mal, dass Jeff dann, dass sie irgendwie Bescheid sagen, hey Jeff, pass auf, wir könnten ein Problem kriegen. Und Jeff dann sagt, nee, easy, lass Ja, mal. glaube ich nicht. Also das fände ich auch ganz cool. Wenn er sagt, hier, kümmere dich, du musst dein eigenes Leben leben, wenn wir Probleme haben, wir sind schon immer allein klargekommen. Und ich meine, wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass Judge und Big Mom besiegt werden, was ich noch nicht so ganz glaube, ich glaube, dass Judge draufgehen wird oder irgendwie gefangen genommen wird. Ob Big Mom stirbt, das ist irgendwie, das wird dann zu schnell gehen, finde ich. Ja, also hier preisen sie als großen, der vier Kaiser, die mächtigsten Piraten und dann soll sie bei einer Hochzeit draufgehen oder so. Das ist ja, nee. Ja, Ich meine, ich meine. Whitebeard haben sie auch mit 80 Millionen Kugeln und Schnitten verletzt und hat noch Magmafäuste abgekriegt und stand am Ende immer noch. Also, nee. Ja. Ich glaube nicht, dass sie, vielleicht verletzt, aber getötet auf keinen Fall. Ne, ich fände jetzt ganz cool, wenn einfach jetzt die Strohfraktion auch aktiv wird, in Bewegung kommt und ja, sie quasi für die Hochzeit dann irgendeinen Plan aushecken, wie sie das halt richtig crashen, so. Von wegen, im Reddit hat jemand geschrieben, dass sich Ruffy einfach die Maske von Sanji aufzieht Also der hat ja diese angefertigte Maske, als er verprügelt wurde. Und wenn ihm dann halt Pudding in den Kopf schießen will, passiert er nichts, weil Gummimensch. Das war nicht ganz witzig. So, wenn sie sich dann halt selbst erschießt damit. Aber der Plan hat natürlich auch einige Schwächen, weil Ruffy ist ja auch kleiner als Sanji. Da müsste man schon irgendwie Also, wahrscheinlich schwer irgendwie hinzukriegen. ja, ich glaube, das spielt sich so ab, dass die jetzt halt ins Schloss gehen und dann von der Spiegelwelt, also die Leute aus der Spiegelwelt, dann ankommen, hey, kommt mal her, so, und dann machen sie halt einen Plan, der so aussieht, ach, keine Ahnung, wie der dann aussieht, aber dass sie auf jeden Fall bei der Hochzeit dann auftauchen und dass dann irgendwie im Moment der Trauung oder so, wo die sich gegenüberstehen, kommen die dann aus der Spiegelwelt und gleichzeitig noch Capone. Und dann endet halt alles, wird alles so chaotisch, dass Nami oder Jinbei dann sagt, komm, wir nutzen jetzt dieses Chaos und hauen einfach ab. Ja, denke ich auch. Ich denke auch, das wird einfach ein riesen Durcheinander, wo sie halt die Chance haben, irgendwie rauszukommen. Die Sache ist halt nur, ich glaube nicht, dass die Jammer 66 noch irgendwie so existieren kann nach dem Arc. Also ich glaube schon, dass die in irgendeiner Form besiegt werden müssen. Oder dass es halt irgendwie, dass Judge wirklich drauf geht oder vom Big Mom getötet wird und dann vielleicht die Jammer halt unter dem Kommando von Raiju oder so weiter Das ist aktiv ein bleibt. bisschen so das Star Wars-Paradoxon, oder? Wenn du den Imperator besiegst, Ja, ist das genau. Imperium dann besiegt mit all seinen Schiffen und Soldaten? Nee, aber Könnte nicht theoretisch ein anderer weitermachen? genau, aber wäre ja gut, wenn Raiju weitermachen würde. Da Naja. hätten ja, glaube ich, alle was von. Und ich glaube, ein Punkt, der ganz wichtig ist, noch dazu, dass Sanji sein Blut retten will quasi. Seine Brüder können ja nichts dafür, dass sie so sind. Das ist ja nicht ihre Schuld. Und ich glaube deswegen, also seinen Vater wird er jetzt nicht retten, aber seine Geschwister sind ihm vielleicht doch auf eine bestimmte Art und Weise wichtig. Ja, weiß ich nicht. Hat mit dem Manga oder beziehungsweise jetzt halt die Kapitel davor ein anderes Bild Ja. erschafft. Es kann viel passieren, ich glaube aber auch, dass so, ja, ein Riesenchaos wird und dass dann irgendwie die Situation so aus den Fugen gerät, Ja, ich konnte dass. mir halt auch noch nie vorstellen, dass Ruffy dann halt ohne die Hälfte seiner Crew gegen den Kaiser geht. Ja gut, da kann aber auch viel passieren. Ich meine, was kann Big Mom denn? Wir wissen, dass sie das Wetter beherrschen kann. Ja, Wir und haben. nur weil sie da ihre Seelen da rein Genau. ballern. Aber das ist doch ein Punkt eigentlich. Wir wissen, wir haben. Also eigentlich haben die Strohbande so viele Trumpfkarten. Wir haben Brook, der weiß, was es mit den Seelen auf sich hat. Wir haben Nami, die schon draußen gezeigt hat, dass sie teilweise das Wetter von Big Mom kontrollieren bzw. irgendwie bändigen kann. Das heißt, es wird quasi nur noch ihr Napoleon der Hut übrig bleiben, der wirklich außer sie selbst eine Gefahr darstellt. Und ich glaube schon, wenn sich wirklich alles gegen Big Mom entwickelt und dann wirklich ihr die Bombe auch noch im Gesicht explodiert, ich sehe schon die Möglichkeit, wie sie fallen kann, diesen Arc. Ja, okay. Bleibt abzuwarten. Genau. Mehr gibt es, glaube ich, zu 8:56 und dem Ausblick nicht mehr zu sagen, oder? Außer dass nächste Woche kein Kapitel kommt. Ja, stimmt, das ist ein bisschen schade. Aber naja, was will man machen? Oder braucht er auch seine Pausen? Jo, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Kapitel zu sprechen. Ja, Ich gleichfalls. freue mich schon auf das nächste Kapitel. Ebenso. Thank you.